Kundgabe 4890. Empfangen durch Bertha Dodder am 5.5.1950. Lohn des Liebelebens. Seliges Los im Jenseits. Euch ist ein selig Los beschieden, die ihr meinen Willen beachtet auf Erden. Ich verlange nichts anderes von euch, als dass ihr euch auf Erden als Kinder eures Vaters im Himmel beweget, dass ihr einander liebet und euch dienet, wie dies rechte Kinder eines Vaters tun. Ein anderes Gebot gebe ich euch nicht, denn die rechte Liebe schließet alles in sich ein. Aus der rechten Liebe geht alles hervor, was zur Vereinigung mit mir führt. Und daher ist die rechte Liebe das Einzige, was ihr auf Erden anstreben sollet. Euer Wesen muss sich zur Liebe gestalten. Es muss wieder so werden, wie es einstmals war, als es von mir, der ewigen Liebe, ausging. Dann könnet ihr auch wieder dort weilen, wo eure wahre Heimat ist, im Lichtreich, in meiner Nähe und von meiner Kraft durchflutet, was für euch ewige Seligkeit bedeutet. Ein seliges Los ist euch beschieden, so ihr meines Willens achtet. Darum machet euch meinen Willen zu eigen. Lebet in mir und mit mir. Und mein Wille wird auch der eure sein. In meinem Willen leben ist alles, was ich von euch verlange. Wer aber in meinem Willen lebt, der kann nicht anders als gut sein. Und also ist Güte des Herzens auch ein Beweis, dass der Mensch in meinen Willen eingegangen ist, dass er ein rechtes Kind seines Vaters ist. Und ich betreue meine Kinder mit aller Liebe und aller Fürsorge. Darum können sie auch ohne Sorge durch das Erdenleben gehen, so wie sie sich als meine Kinder fühlen und mir innig verbunden sind durch die Liebe, die den Menschen als mein Kind kennzeichnet. Seid gut zueinander, stehet euch bei in jeder Not, suchet euch alles Leid fernzuhalten und helfet, wo es nur möglich ist. Beweiset euch als meine Kinder, und die Liebe eures Vaters wird es euch lohnen ewiglich. Amen.